Tja, nicht nur die Leute, die inzwischen im Gefängnis sitzen, wollen raus. Alle anderen wollen auch immer raus. Die große Freiheit, und wenn es nur im Urlaub ist. Für die Kingston auf Jamaika!